wieso, frag mich warum, drehen sich nach mir alle Mädchen um. Ich bin kein schöner Mann, ich bin kein feiner Mann, ah, ah, aber ich kenn keine, die ich heut nicht haben kann. Zum Rendezvous um 8, da komm ich erst um 10, sie warten ja doch und wollen nicht gehen. Ich bin kein schöner Mann, ich bin kein feiner Mann, ah, ah, aber ich kenn keine, die ich heut nicht haben kann. Mir was, das regt mich auf, denn meine Schokolade esse ich selber auf. Ich bin kein schöner Mann, ich bin kein feiner Mann, ah, ah, aber ich kenn keine, die ich heut nicht haben kann. Mit mir sonst nicht viel los, doch für die anderen Männer ist es hoffnungslos. Ich bin kein schöner Mann, ich bin kein feiner Mann, ah, ah, aber ich kenn keine, die ich heut nicht haben kann. Aber ich kenn keine, die ich heut nicht haben kann.